Kapitel 2 Übung 2 Hören und Phonetik. Hör zu und füg ein. Weißt du, was ein Nussknacker ist? Wir benutzen es, um Nüsse zu knacken. Es gibt viele verschiedene Nussknacker. Sie können Soldaten, Ritter oder Tiere sein. Du musst die Nuss in den Mund stecken. Nussknacker sind weltweit als Weihnachtsdekoration berühmt. In der Nähe von Washington, USA, gibt es ein Nussknackermuseum. Das Nussknackermuseum hat mehr als 5000 Stücke.